Keiner, der an meiner Seite steht. So geht das nicht. So geht das nicht. Der mit mir will, der mich versteht, auch wenn nichts mehr geht. So geht das nicht. So langsam wird die ganze Scheiße unerträglich. So geht das nicht. Geht das nicht? So langsam wird die ganze Scheiße unerträglich. So geht das nicht. Ich brauch einen Partner, der an meiner Seite steht. So geht das nicht. So langsam wird die ganze Scheiße unerträglich. So geht das nicht. Der mit mir will, der mich versteht, auch wenn nichts mehr geht. Der an meiner Seite steht. So geht das nicht. So langsam wird die ganze Scheiße unerträglich. So geht das nicht. Der mit mir will, der mich versteht.